Kundgabe 6113. Empfangen durch Bertha Dudder am 19.11.1954. Selbstkritik. Gedanken. Liebe. Wo eure Liebe ist, da werden auch immer eure Gedanken sein. Und so ihr nun eine ernste Selbstkritik üben wollet, so achtet nur darauf, womit ihr euch vorwiegend in Gedanken befasset. Denn eure Gedanken sind frei, und diese brauchet ihr nicht zu verbergen vor den Mitmenschen. Also werden die Gedanken immer das innerste Begehren verraten oder das, was euer Herz am meisten bewegt. Und nun prüfet, ob sie irdisch oder geistig gerichtet sind, und bemüht euch, dass ihr sie möglichst vom Irdischen ab und dem Geistigen zuwendet. Bemüht euch, Gott und sein Reich zum Ziel eures Begehrens zu machen und euch zu lösen von allem, was der Welt angehört. Also lasset nicht die Welt eure Liebe sein, sondern Gott. Denn Gott wird euch eure Liebe wahrlich besser lohnen als die Welt. Gott wird euch wieder Liebe entgegenbringen, und seine Liebe zu besitzen heißt, Leben und Seligkeit zu gewinnen, Licht und Kraft zu empfangen und dereinst zum ewigen Leben einzugehen, wenn das Erdenleben beendet ist. Wer aber die Welt mehr liebt, der kann nur weltliche Güter empfangen, die vergänglich sind, die wohl das Erdenleben ihm verschönern, doch seine Seele umhüllen mit Finsternis. Und es wird am Ende des Lebens der Mensch nichts davon hinübernehmen können in die Ewigkeit. Ihr könnet euch leicht prüfen, wenn ihr eurer Gedanken achtet. Und darum werdet ihr gewarnet und ständig ermahnet, nach oben eure Gedanken schweifen zu lassen. Denn ob euch auch nicht gleich der Gewinn ersichtlich ist, unermesslich wird er sein, so ihr hinübergeht in das geistige Reich. Und auch auf Erden schon könnet ihr reichlich empfangen, denn jeder geistige Gedanke wird aufgegriffen von den Bewohnern des geistigen Reiches und für euch gesegnet. Ihr stellet mit ihnen die Verbindung her, und da derer Ziel immer nur Gott ist, lenken sie auch eure Gedanken Gott zu, und sie vermitteln euch einen geistigen Schatz, der immer eurem Begehren entsprechen wird. Lasset nicht die Welt eure Gedanken beherrschen, verdränget sie und beschäftigt euch gedanklich mehr mit dem Reich, das ihr einmal betreten werdet. Und je mehr es euch gelingt, die Löse von der Welt zu vollziehen, desto mehr wird das Ziel eurer Gedanken Gott sein. Eure Liebe wird stets mehr ihm gelten und die Erwiderung seiner Liebe wird für euch ungeahnte Seligkeiten bedeuten. Ihr werdet leben, denn ihr empfanget von ihm Licht und Kraft und könnet nun in ununterbrochener Tätigkeit nach dem Willen Gottes selig sein im geistigen Reich. Amen.